Der Schoß der Baugrube war nun aufnahmebereit für das künftige Leben. Es war jetzt an der Zeit, das Fundament zu legen. Doch durch Paschkins hellen Kopf schoss ein neuer, tiefgründiger Gedanke, den er dem Obersten dieser Stadt zugleich unterbreitete. Der Maßstab war zu beschränkt. Die sozialistischen Frauen der Zukunft würden nur so strotzen vor Vitalität und Fruchtbarkeit. Und so würde es im Nu auf der Erdoberfläche von trippelnden Kinderscharen wimmeln. Sollten denn diese Kinder draußen bleiben, den Undiszipliniertheiten des Wetters preisgegeben? Auf keinen Fall, antwortete der Oberste so resolut, dass er versehentlich eine dickbelegte Schnitte vom Tisch fegte. Erweitert den Schoß der Baugrube um das Vierfache. Paschkin bückte sich, um die Schnitte auf den Tisch zurückzulegen. Lass nur, sagte der Oberst. Für das kommende Jahr haben wir im Bezirk eine landwirtschaftliche Produktion von 500 Millionen eingeplant. Paschkin nahm die Schnitte wieder vom Tisch und warf sie in den Papierkorb. Galt es doch, dem Verdacht zu entgehen, er orientiere sich auf das Tempo der überwundenen Epoche des Sparsamkeitsregimes. In der Nähe des betreffenden Gebäudes wurde Paschkin von Pruschewski erwartet, damit dieser unverzüglich die neuen Arbeitsdirektiven in Empfang nehmen konnte. Während Paschkin durch die Vorhalle ging, kam ihm der Einfall, die Baugrube nicht um das Vierfache zu vergrößern, sondern um das Sechsfache. Damit würde er, ganz im Sinne der Obrigkeit, die Generallinie überholen, um ihr später auf gefestigtem Grund und Boden einen festlichen Empfang zu bereiten. Und dann würde die Linie seiner gewahr werden und ihn als ein unvergängliches Pünktchen in sich aufnehmen. Sechsmal so groß, befahl er Pruschewski. Ich habe ja immer gesagt, das Tempo ist zu langsam. Pruschewski lächelte fröhlich. Paschkin nahm die Reaktion des Ingenieurs mit Genugtuung zur Kenntnis, brachte sie doch die ideologische Einstellung seiner Gewerkschaft, Sektion Technische Intelligenz, zum Ausdruck. Pruschewski ging zu Tschiklin, um mit ihm die Erweiterung der Baugrube zu besprechen. Schon von Weitem sah er, dass sich die Arbeiter versammelt hatten und schweigend ein Bauernfuhrwerk umstanden. Tschiklin kam mit einem leeren Sarg aus der Baracke und schob ihn auf den Wagen. Dann brachte er auch noch den zweiten Sarg. Nastja aber lief nebenher und versuchte, ihre aufgeklebten Bilder vom Sarg abzulösen. Tschiklin drückte mit dem einen Arm das Mädchen an sich, um es zu beruhigen. Unter dem anderen trug er den Sarg. »Die sind doch sowieso tot. Wozu brauchen sie noch Särge?« empörte sich Nastja. »Und wo soll ich meine Sachen hintun?« »Es geht nicht anders«, antwortete Tschiklin. »Die Toten haben nun mal Vorrang.« »Ja, sind sie denn was Besseres?« wunderte sich Nastja. »Warum wollen dann alle am Leben bleiben? Wenn man stirbt, wird man doch auch was Besseres.« »Man muss weiterleben, damit man die Burschnis abschaffen kann«, sagte Tschiklin, während er den zweiten Sarg auf den Wagen schob. Oben saßen Wostschew und jener kulackenhörige Bauer, der sich damals mit Jelisej aus dem Staube gemacht hatte. »Für wen sind die Särge?« fragte Pruschewski. »Safronow und Koslow sind gestorben, in einer von diesen Karten. Und nun kriegen sie meine Särge. Was soll ich bloß machen?« erstattete Nastja ausführlichen Bericht. Sie lehnte sich an den Wagen, untröstlich über den Verlust. Wostschew, der mit dem Fuhrwerk aus unbekannten Gegenden gekommen war, gab jetzt dem Pferd die Zügel, um in den Raum, wo er schon gewesen war, zurückzukehren. Tschiklin folgte dem sich langsam entfernenden Wagen, nachdem er das Mädchen in die Obhut Jartschews gegeben hatte. Bis die Mondnacht ihre volle Tiefe erreicht hatte, wanderte Tschiklin der Ferne entgegen. Hin und wieder glimmten in Schluchten durchzogenen Seitengefilden verstohlen die Lichter namenloser Behausungen auf, und von dort kam wehklagendes Hundegeheul. War diesen Hunden nur einsam zumute, oder spürten sie die Annäherung der beiden von fern delegierten Menschen und fühlten sich durch sie bedroht? Vor Tschiklin her fuhr der Pferdewagen mit den Särgen, und Tschiklin achtete darauf, nicht zu sehr zurückzubleiben. Wostschew sah, mit dem Rücken gegen die Särge gelehnt, unentwegt zu der riesigen Sternenansammlung hinauf, zur toten Massentrübe der Milchstraße. Von da droben, dachte er, müsste doch endlich die Resolution ergehen, den ewigen Verlauf der Zeit abzubrechen und Genugtuung für die erlittenen Qualen zu leisten. Doch nickte er ohne Hoffnung ein und erwachte erst, als der Wagen anhielt. Augenblicke später hatte Chiklin den Wagen erreicht und sah sich um. Vor ihnen lag ein altes Dorf. Alles war mit Elendsverfall wie mit Schimmel überzogen. Die Flechtzäune in ihrer dulderischen Gebrechlichkeit boten den gleichen trübseligen Anblick wie die still hingeduckten Straßenbäume. In allen Häusern brannte Licht, draußen aber war es menschenleer. Chiklin ging auf das erste Haus zu und zündete ein Streichholz an, um den weißen Zettel an der Tür zu lesen. Der Zettel gab Auskunft darüber, dass dies der vergesellschaftete Hof Nummer 7 des Kolchos Generallinie sei und dass hier ein gesellschaftlicher Aktivist wohne, welcher für die Durchführung der staatlichen Beschlüsse sowie sämtlicher auf dem Lande laufenden Kampagnen zuständig sei. Chiklin klopfte. »Aufmachen!« Der Aktivist kam und ließ ihn eintreten. Sodann entwarf er eine Empfangsbescheinigung für die Särge und befahl Woschew, hinüber zum Dorfsevier zu gehen und die ganze Nacht Ehrenwache bei den sterblichen Hüllen der gefallenen Genossen zu stehen. »Ich gehe selber«, sagte Chiklin entschlossen. »Gut«, antwortete der Aktivist, »aber gib mir erst deine Personalien, damit ich dich als mobilisierten Kader eintragen kann.« Der Aktivist beugte sich über seine Papiere, um scharfen Auges die prinzipienklaren Thesen und Aufgabenstellungen zu durchpflügen. Voller Besitzgier, ohne jeden Nebengedanken an ein häusliches Glück, errichtete er die unabdingbare Zukunft, um sich für ewig in ihr einzurichten, mochte er auch gegenwärtig wüst und leer sein, aufgedunsen von all den Sorgen und am ganzen Körper schütterbehaart. Eine Lampe brannte vor seinen wachsamen Augen, die im übertragenen wie im wörtlichen Sinne das Kulakengesindel ständig beobachteten. Die ganze Nacht saß der Aktivist unter der nicht verlöschenden Lampe und lauschte, ob nicht über nächtliche Straßen und Wege ein Bote geritten käme, entsandt vom Kreis, um eine neue Direktive auf das Dorf herabflattern zu lassen. Jede neue Direktive las der Aktivist mit genusssüchtiger Spannung, als werde ihm ein verstohlener Blick in die Geheimnisse und Leidenschaften der erwachsenen Zentralfiguren gewährt. Nur selten verging eine Nacht, ohne dass die Direktive kam, und bis zum Morgengrauen studierte sie der Aktivist, um aus ihr den nötigen Enthusiasmus für sein unbeirrbares Handeln zu filtern. Doch von Zeit zu Zeit kam es vor, dass er in einem plötzlichen Anfall von Schwermut innehielt. In solchen Augenblicken sah er jeden, der ihm vor die Pupille kam, mitleidheischend an. Ihm war dann eingefallen, dass er ja eigentlich eine Niete und ein Hemmschuh war. So jedenfalls wurde er in gewissen Kreisschreiben charakterisiert. Sollte er nicht lieber unter die Massen gehen und in einem gelenkten Kollektivdasein untertauchen? Fragte er sich in solchen Minuten, aber sogleich fing er sich wieder, als einfaches Glied der Gemeinschaftsverweisung hätte er sich zu lange und zu qualvoll nach dem Sozialismus sehnen müssen, bis auch der letzte Hirte im Erdenparadies gelandet war, während man auf der anderen Seite schon heute zu den Handlangen der Avantgarde gehören und in den Vollgenuss der Zukunftserrungenschaften kommen konnte. Besonders eingehend studierte der Aktivist die Unterschriften. Diese Buchstaben waren von der feurigen Hand des Bezirks aufs Papier geworfen, und diese Hand gehörte zu einem Körper, der sich vor den Augen der ergebenen und überzeugten Massen im Ruhme sonnen durfte. Tränen der Verzückung traten dem Aktivisten in die Augen, wenn er die wie gestochen wirkenden Unterschriften betrachtete und daneben die vom Stempel dargestellten Hemisphären. Würde doch bald der ganze Erdball dieses weichfleischige, formbare Gebilde in griffsichere, stahlharte Hände gelangen. Konnte er da der persönlichen Einflussnahme auf den weltumspannenden Erdkörper entsagen? Und mit der kargen Geste wiedergewonnenen Glücksgefühls strich sich der Aktivist seine von übermenschlicher Belastung plattgedrückte Brust. »Was stehst du hier herum?« sagte er zu Chiklin. »Geh hin und bewache die politischen Leichen vor begüterter Schändung.« »Siehst du nun, wie schnell unser einer den Heldentod finden kann?« Durch die Finsternis der Kolchosnacht ging Chiklin zum kahlen Saal des Dorfsowjets. Dort waren seine beiden Genossen aufgebahrt. Über den Leichnamen brannte eine starke Petroleumlampe, die sonst nur zu Versammlungen angezündet wurde. Die Toten lagen nebeneinander auf dem Präsidiumstisch und waren bis zum Kinn mit Fahnentuch bedeckt, damit ihre grässlichen Wunden nicht zu sehen waren und die Lebenden nicht davon abgeschreckt wurden, auf ähnliche Weise sterben zu wollen. Chiklin nahm zu Füßen der Verblichenen Aufstellung und gefasst sah er ihnen in die stummen Gesichter. Nie mehr würde Safronow Proben seines scharfen Verstandes geben, und Kaslow konnte sich nicht mehr mit Leib und Seele für das organisatorische Aufbauwerk einsetzen und auch nicht die ihm zustehende Rente beziehen. Leise vollzog sich der Ablauf der Zeit im mitternächtlichen Dunkel des Kolchos. Nichts störte das vergesellschaftete Eigentum und die Stille des Kollektivbewusstseins. Chiklin steckte sich die Pfeife an, trat noch näher und betastete die toten Gesichter mit den Fingerspitzen. »Na, Kaslow, ist dir traurig zumute?« Tot wie er war, hüllte sich Kaslow in Stillschweigen. Auch Safronows Miene war die eines endlich zur Ruhe gekommenen, zufriedenen Menschen. Sein erschlaffter, halb offenstehender Mund wurde vom rostbraunen Schnurrbart überwuchert. Sogar den Lippen entsprossen einzelne Schnurrhaare, denn nie war Safronow zu Lebzeiten geküsst worden. Kaslows und Safronows Augenhöhlen waren von trockenem Tränensalz umrandet. Chiklin musste sie ihn abwischen, und er wunderte sich, dass Safronow und Kaslow vor ihrem Ende geweint hatten. Worüber nur? »Was ist, Safronow? Hast du dich für immer langgelegt? Willst du gar nicht mehr aufstehen?« Safronow musste die Antwort schuldig bleiben, denn sein Herz lag empfindungslos in der zerschmetterten Brust. Chiklin lauschte dem draußen einsetzenden Regen, diesem langgezogenen, klagenden Geräusch, das im Laub der Bäume, im Flechtgezäun und in der friedensspendenden Überdachung des Dorfes liedhaft ertönte. Teilnahmslos wie ins Leere fallend, ergoss sich das frische Nass, und nur etwas hätte die Selbstvergeudung der Natur rechtfertigen können, die aufbrechende Sehnsucht eines Menschen, eines einzigen, dem Regen lauschenden Menschen. Ab und an gackerten die Hühner in ihren Hinterhofumzäunungen, doch Chiklin hörte sie nicht mehr. Er hatte sich schlafen gelegt zwischen Kaslow und Safronow unterm einenden Fahnentuch, denn war nicht auch die toten Menschen? Über ihnen brannte verschwenderisch die Dorfsowjetlampe. Auch als Jelisej am Morgen kam, fiel es ihm nicht ein, sie zu löschen. Licht und Dunkelheit waren ihm einerlei. Nach einer Weile sinnlosen Dastehens ging er, wie er gekommen war. Den Oberkörper gegen die Fahnenstange gelehnt, stierte er auf das öde, schlammtrübe Stück Anger vor dem Dorfsowjethaus. Hier sammelten sich schon die Krähen zu ihrem Flug in ferne Länder, wenngleich der Zeitpunkt, wo sie sich endgültig von der hiesigen Region verabschiedeten, noch nicht gekommen war. Zuvor hatte Jelisej beobachtet, wie die Schwalben aufbrachen, und er hatte das Verlangen gespürt, ein Vogelkörper zu sein, federleicht und bewusstseinsschwach. Diesmal aber dachte er nicht daran, sich in eine Krähe zu verwandeln, da er überhaupt nicht fähig war zu denken. Dass er überhaupt lebte und mit seinen Augen etwas wahrnahm, verdankte er den Papieren, die ihn als Mittelbauern auswiesen, und dem Umstand, dass sein Herzschlag sich in Übereinstimmung mit dem herrschenden Gesetz befand. Aus dem Dorfsowjet drangen Laute an sein Ohr. Jelisej ging zum Fenster und drückte das Gesicht gegen die Scheibe. Er achtete unablässig auf alle Geräusche, mochten sie von Menschenmassen erzeugt werden oder von der Natur. Da kaum jemand ein Wort mit ihm redete oder auf andere Weise versuchte, mit ihm in Verbindung zu treten, war er auf jeden noch so fernen Schall angewiesen. Jelisej erkannte Chiklin, der aufrecht zwischen den beiden auf dem Rücken liegenden Genossen saß. Er rauchte und tröstete die Verstorbenen mit gelassenen Worten. »Mit dir ist es also aus, Safronow, macht nichts, ich bin ja noch da. Ich will von jetzt an werden wie du, genauso klug. Auf Versammlungen vertrete ich deinen Standpunkt, folge deiner grundlegenden Tendenz. Wirklich, es macht nichts, dass du nicht mehr da bist.« Jelisej konnte die einzelnen Worte nicht verstehen, nur unbestimmte Laute drangen durch die blanken Scheiben an sein Ohr. »Und du, Kaslow, brauchst dich auch nicht zu grämen, weil du nicht mehr am Leben bist. Mich selber werde ich vielleicht vergessen, aber dich habe ich von jetzt an immer bei mir. Dich und dein ganzes zugrunde gerichtetes Leben, alle deine Aufgaben sind in meiner Brust aufgehoben. Keine davon werde ich verlieren. Es ist gerade so, als ob du noch lebendig wärst. Ich will Tag und Nacht aktiv sein. Das ganze Organisatorische übernehme ich von dir. Und in Rente gehe ich auch. Kannst ruhig schlafen, Genosse Kaslow.« Durch die atembeschlagene Scheibe erkannte Jelisej alles nur verschwommen, wie durch Nebel. Trotzdem sah er weiter zu, denn wohin hätte er sonst sehen sollen? Tschiklin schwieg eine Weile in der Überzeugung, dass es ihm gelungen sei, Safronow und Koslow aufzuheitern. Dann fuhr er fort: »Und wenn die ganze Klasse draufgeht und ich als Einziger übrig bleibe, ich übernehme alle ihre Aufgaben auf der Welt. Bloß für sich selber da sein, ich weiß ja nicht mal, wie man das macht. Aber was für eine Visage glotzt da durch das Fenster. Komm rein, egal wer du bist!« Sogleich trat Jelisej in das Haus des Dorfsowjets und stellte sich hin, ohne an seine Hose zu denken, die ihm prompt über den Bauch rutschte, obwohl sie doch gestern noch gesessen hatte. Jelisej fehlte der Appetit zum Essen, und so wurde er von Tag zu Tag magerer. »Warst du es, der sie umgebracht hat?« fragte Tschiklin. Jelisej zog die Hose hoch und hielt sie eisern fest. Ohne zu antworten, starrte er Tschiklin mit bleichen, leeren Augen an. »Wer denn sonst? Geh und zeig mir jemand, der uns Masse angreift!« Jelisej setzte sich in Bewegung, überquerte den verschlammten, leeren Anger, den letzten Sammelplatz der Krähen. Die Krähen flogen vor ihm auf und Jelisej sah den Bauern mit den gelben Augen wieder. Er hatte einen Sarg gegen den Zaun gelehnt und malte seinen Namen in Druckbuchstaben darauf, wozu er mit dem Zeigefinger in ein Glas mit breiiger Farbe langte. »Was ist, Jelisej? Gibt es vielleicht eine neue Anordnung?« »Weiß nicht«, sagte Jelisej. »Na gut«, sagte der Bauer und malte beruhigt weiter. »Sind eigentlich die Leichen im Sowjet schon gewaschen? Wenn bloß nicht dieser Amtsinvalide auf seinen Karren angefahren kommt, der haut mich windelweich, weil ich noch lebe und die zwei da tot sind.« Der Bauer ging, die Toten zu waschen, in der Hoffnung, man werde dies als Zeichen der Anteilnahme und als Beileidsbekundung werten. Jelisej trottete hinterdrein, da er nicht wusste, wo er sich jetzt am besten aufzuhalten hätte. Tschiklin ließ es zu, dass der Bauer den Verblichenen die Kleider auszog, erst den einen, dann den anderen zum Dorfteich schleppte, sie ins Wasser tauchte, mit einem alten Schafpelz trockenrieb, wieder anzog und die Leichname nebeneinander auf den Tisch legte. »Na prima«, bemerkte Tschiklin endlich. »Und wer hat sie ermordet?« »Darüber, Genosse, weiß unser einer nicht Bescheid. Wir sind ja selber bloß aus Zufall noch am Leben.« »Aus Zufall?« sagte Tschiklin und versetzte dem Bauern einen Schlag ins Gesicht, damit er fortan mit mehr Bewusstsein lebe. Der Bauer wäre am liebsten der Länge nach hingeschlagen, fürchtete aber, Tschiklin könnte, falls er sich zu weit weglehnte, Wohlhabendes von ihm denken. Und so trat er noch dichter an ihn heran, von dem Wunsch beseelt, gänzlich zum Krüppel geschlagen zu werden, um sodann unter Berufung auf den Körperschaden die Einstufung als armer Bauer auf dem Antragswege zu erwirken. Tschiklin, diese Kreatur vor sich sehend, trat ihr rein mechanisch in den Unterleib, woraufhin der Bauer umkippte und seine gelben Augen schloss. Jelisej, der still beiseite gestanden hatte, teilte Tschiklin mit, dass der Bauer entschlafen sei. »Tut er dir leid?« fragte Tschiklin. »Nein«, antwortete Jelisej. »Leg inzwischen meine Genossen.« Jelisej schleifte den Bauern zum Tisch, stemmte ihn mit Kraftanstrengung hoch und wälzte ihn quer über die bisherigen Toten, sodann legte er ihn ordentlich zurecht, zwischen Safronow und Koslow, jedem eng zur Seite. Als Jelisej vom Tisch zurücktrat, öffnete der Bauer seine gelben Augen, kam aber nicht mehr dazu, sie zu schließen, und so blieb er sehend liegen. »Hat er zu Hause eine Alte?« erkundigte sich Tschiklin. »Er war allein«, antwortete Jelisej. »Wozu war er dann auf der Welt?« »Aus Angst.« Woschew kam zur Tür herein und sagte Tschiklin, er solle kommen, das Aktiv habe nach ihm gefragt. »Da hast du einen Rubel«, Tschiklin steckte Jelisej schnell etwas zu. »Geh zur Baugrube, sieh nach, wie es Nastja geht, und kauf ihr Bonbons. Mir wird das Herz schwer, wenn ich an sie denke.« Der Aktivist hielt eine Sitzung ab mit seinen drei Gehilfen, armen Schluckern, die vom ununterbrochenen Heroismus völlig ausgemergelt waren, deren Gesichter aber ein und dasselbe ausdrückten, Erfüllungseifer bis zur Selbstvernichtung. Der Aktivist informierte Tschiklin und Wosdschew, dass sie Kraft einer Direktive des Genossen Paschkin ihre noch schlummernden Kraftreserven in den Dienst der Kolchosentfaltung zu stellen hätten. »Und die Wahrheit? Steht sie dem Proletariat zu?«, fragte Wosdschew. »Dem Proletariat steht die Bewegung zu«, sagte der Aktivist. »Und was ihm dabei verquer kommt, egal ob es die Wahrheit ist oder eine vom Kulaken unter den Nagel gerissene Strickjacke, alles kommt streng organisiert in den großen Kessel. Nachher ist nichts mehr wiederzuerkennen.« Der Anblick der Toten im Dorfsowjet stimmte den Aktivisten zunächst traurig. Als er sich dann aber auf die im Neuaufbau begriffene Zukunft besann, lächelte er zuversichtlich und befahl den Umstehenden, den Kolchos zu einem Leichenzug zu mobilisieren, auf das ein jeder die Erhabenheit des Todes in der Periode des sich entwickelnden lichten Augenblicks der Eigentumsvergesellschaftung nachempfände. Kaslows linker Arm hing baumelnd herab. Sein zu Tode gekommener Körper hatte Schlagseite und drohte mangels Bewusstseins vom Tisch zu rollen. Tschiklin legte Kaslow ordentlich zurecht. Dabei fiel ihm auf, dass die Toten wie gedrängt beieinander lagen. Es waren ihre auf einmal 4 statt 3. An den 4. konnte sich Tschiklin nicht entsinnen, und er wandte sich an den Aktivisten zwecks Erleuchtung des neuen Unglücksfalles, obwohl der 4., der da auf der Seite liegend ausgeatmet hatte, kein Prolet war, sondern irgendein uninteressanter Bauer. Der Aktivist klärte Tschiklin auf, dass dieses Einzelhofelement ein Schädling und somit der Erzfeind von Safronow und Kaslow war, schließlich aber habe ihn angesichts der gegen ihn gerichteten organisierten Bewegung Schwermut befallen und so sei er gekommen, um sich zwischen die Toten auf den Tisch zu legen und höchstpersönlich zu verscheiden. »Sowieso hätte ich ihn aufgestöbert, eine halbe Stunde später«, sagte der Aktivist. »Mit der Spontaneität ist's jetzt vorbei, restlos. Nun kann uns keiner mehr entwischen. Aber nanu, da liegt ja noch einer zu viel.« »Den habe ich fertig gemacht«, erklärte Tschiklin. »Dachte mir, die Kanaille kommt von selber, will wohl einen Denkzettel haben. Den habe ich ihm verpasst. Und da hat er schlapp gemacht. In Ordnung. Beim Kreis glaubt mir sowieso kein Mensch, dass hier bloß ein einzelner Bandit gewesen sein soll. Aber zwei... Das ist durchaus schon Kulakentum als Klasse und eine Organisation. Nach dem Begräbnis ging abseits vom Kolchos die Sonne unter und sogleich wurde die Welt öde und abweisend. Unter der Morgenseite des Kreises hervorwälzte sich eine schwere unterirdische Wolke. Gegen Mitternacht würde sie den hiesigen Erdstrich erreichen und mit schweren, kalten Wassermassen überfluten. Fröstelnd schauten die Kolchosbauern in diese Richtung, und die Hühner gackerten in ihren Verschlägen, denn sie ahnten, wie lang die Herbstnacht sein würde. Bald brach undurchdringliche Finsternis über die Erde herein, verstärkt noch durch die Schwärze des Bodens, den die unruhig wandernden Menschenmassen aufgerissen hatten. Droben aber war es noch hell. Dort stand in einem feuchten, lautlosen Wind ein gelbes Leuchten, denn bis hierher drang die Sonne noch. Und der Widerschein lag auf dem letzten Laub, der in Totenstille hingeduckten Gärten. Die Menschen mieden das Innere ihrer Häuser. Dort wurden sie von Sorgen und Ängsten heimgesucht. Lieber wanderten sie draußen über Straße und Anger, um einander ja nicht aus den Augen zu verlieren. Auch lauschten sie angestrengt in die Ferne, ob nicht von dort, die feuchtkalte Luft durchdringend, ein Laut käme, denn sie brauchten ja Trost in solch schwer zu ertragendem Raum. Schon vor längerer Zeit hatte der Aktivist eine Spezialdirektive zur Förderung der Volkshygiene in mündlichen Umlauf gesetzt, der zufolge sich die Leute ständig an der frischen Luft zu bewegen hatten, anstatt in ihren Familienstuben zu hocken. Dank dieser Maßnahme konnte das Aktiv, ohne seine Dauersitzungen zu unterbrechen, die Massen durchs Fenster beobachten und unablässig vorwärts führen. Auch dem Aktivisten war der gelbliche Abendhimmel, diese Begräbnisbeleuchtung, aufgefallen, und er beschloss gleich morgen früh, das Kolchos-Fußvolk zu einem Sternmarsch zu formieren, der in die umliegenden Dörfer führen sollte, die sich noch immer ans Einzelbauerntum klammerten, und hernach Volksspiele zu eröffnen. Der Vorsitzende des Dorfsowjets, ein mittelbäuerlicher Zittergreis, näherte sich vorsichtig dem Aktivisten Um Anweisungen entgegenzunehmen, fürchtete er doch den Vorwurf der Untätigkeit. Doch der Aktivist beschränkte sich, ihn mit einer Handbewegung abwehrend, auf die Bemerkung, der Dorfsowjet möge die rückwärtigen Errungenschaften des Aktivs festigen und die an die Macht gelangte Dorfarmut vor den Kulakenhaien bewachen. Der Vorsitzende Greis beruhigte sich in Dankbarkeit und ging sogleich daran, eine Nachtwächterklapper zu basteln. Wostschew fürchtete sich vor den Nächten. Nachts lag er schlaflos und in Zweifeln. Sein Lebensgrundgefühl strebte nach etwas Echtem, Wesentlichem auf der Welt, und sein geheimes Denken und Hoffen verhieß ihm eine zukunftsferne Erlösung von der Bestimmungslosigkeit des Seins. Er ging mit Tschiklin zum Nachtlager und befürchtete, dieser würde sich sogleich niederlegen und einschlafen. Dann müsste er allein in die Finsternis über dem Kolchos starren. »Tschiklin, bleib heute wach. Ich habe Angst.« »Wovor? Du brauchst mir bloß zu sagen, wer dir bange macht, und ich bringe ihn gleich um.« »Ich habe Angst vor dem Durcheinander in meinem Herzen, Genosse Tschiklin. Ich weiß selbst nicht, wieso. Mir ist immer, als gäbe es weit weg etwas Besonderes, ein unvorstellbar kostbares Etwas, und danach sehne ich mich.« »Ja, wir holen es uns. Kopf hoch, Wostschew.« »Wann, Genosse Tschiklin?« »Ja, eigentlich haben wir es schon in Händen. Du siehst doch, vor nichts machen wir mehr Halt.« Am Rande des Kolchos befand sich der Organisationshof, wo der Aktivist und die übrige führende Dorfarmut die Massen schulten. Des Weiteren hatten hier die nicht eindeutig überführten Kulaken ihren Wohnsitz, aber auch gewisse Kollektivmitglieder, die Unterschiedliches auf dem Kerbholz hatten. Manche waren auf dem Hof gelandet, weil sie kleinmütige Zweifel geäußert hatten. Andere waren auf dem Höhepunkt des Enthusiasmus in Tränen ausgebrochen und hatten ihre zur Vergesellschaftung bestimmten Hofpfähle geküsst. Wieder andere hatten Sonstiges angestellt. Und schließlich gab es da noch einen alten Wunderling, der im Selbstlauf auf dem Organisationshof aufgetaucht war. Es handelte sich um den Nachtwächter der Kachelfabrik. Er war stillvergnügt seines Weges gegangen, an dieser Stelle aber wurde er arretiert, weil sein Gesichtsausdruck so volksfremd war. Wostschew und Tschiklin setzten sich auf einen Stein mit der Absicht, bald unter das Vordach zu gehen und dort zu schlafen. Der Alte aus der Kachelfabrik erkannte Tschiklin und trat zu ihm. Bis dahin hatte er abseits im Grase gesessen und sich nach der Trockenmethode unterm Hemd den Dreck vom Körper geschabt. »Was machst du denn hier?« fragte ihn Tschiklin. »Na, ich bin da so lang gegangen und sie haben gesagt, ich soll stehen bleiben. Wer weiß, haben sie gesagt, ob du überhaupt berechtigt bist zu leben, das müssen wir erst mal sehen. Ich habe nicht geantwortet und bin weitergegangen.« Da haben sie mich zurückgeholt. »Halt, du Kulakenschwein«, haben sie gerufen. Seitdem bin ich nun hier und lebe von Kartoffeln. »Dir kann es doch egal sein, wo du bist«, sagte Tschiklin. »Hauptsache, du krepierst nicht.« »Da hast du recht, der Mensch gewöhnt sich an alles. Bloß zu Anfang ist es schwer. Sie haben mir hier sogar schon die Buchstaben beigebracht. Und die Zahlen soll ich auch auswendig kennen. Sie sagen, aus dir wird noch mal ein nützlicher Klassenopa. Na, an mir soll's nicht liegen.« Der Alte hätte noch die ganze Nacht erzählt, doch da kam Jelisej von der Baugrube zurück und überbrachte Tschiklin einen Brief Fruschewskis. Im Schein der Laterne, die das Schild des Organisationshofes beleuchtete, las Tschiklin, dass Nastja wohl auf sei und Jatschew sie jeden Tag in den Kindergarten bringe, wo sie den Sowjetstaat liebgewonnen habe und Altstoffe für ihn sammle. Er, Pruschewski, bedauere es unendlich, dass Kaslow und Safronow nicht mehr am Leben seien, und Jatschew habe Riesentränen um sie vergossen. »Ich bin in einer schwierigen Lage«, schrieb Pruschewski. »Ich fürchte, ich verliebe mich in irgendeine Einzelfrau und heirate sie, da ich keine gesellschaftliche Bedeutung habe. Die Baugrube ist fertig, und im Frühjahr legen wir das Fundament. Nastja kann schon Druckbuchstaben schreiben. Ich schicke dir einen Zettel von ihr.« Nastja schrieb an Tschiklin: »Liquidiere den Kulaken als Klasse. Es lebe Lenin, Kaslow und Safronow. Grüß den armen Kolchos, aber die Kulaken nicht.« Tschiklin flüsterte immer wieder die von Nastja geschriebenen Worte und empfand dabei tiefe Rührung. Doch sein Gesicht zu Schmerz und Weinen zu verziehen, das vermochte er nicht. Und so ging er lieber schlafen. Das große Haus des Organisationshofes hatte eine riesige Stube, und der Kälte war es zu verdanken, dass dort alle auf dem Fußboden schliefen. 40 oder 50 Münder standen offen und bliesen ihren Atem in die Luft. Unter der niedrigen Zimmerdecke hing eine Laterne im Atemnebel, leise schwankend unter den geheimnisvollen Erschütterungen der Erde. In der Stubenmitte lag auch Jelisej. Seine schlafenden Augen waren fast zur Gänze geöffnet. Ohne Lidschlag starrten sie ins Lampenlicht. Tschiklin suchte Wostschew. Er legte sich neben ihn und wurde still, bis ein lichterer Tag anbräche. Am Morgen trat das Kolchosfußvolk barfuß auf dem Orkhof an. Ein jeder hat eine Fahne mit einer Losung in der Hand und einen Beutel mit Proviant auf dem Rücken. Alle warteten auf den Aktivisten, um von ihm, dem allerersten Menschen des Kolchos, zu erfahren, wozu sie in fremde Gegenden zu Wallfahrten hätten. Der Aktivist erschien auf dem Hof in Begleitung seines fortschrittlichen Personals, nachdem er das Fußvolk in Form eines fünfzackigen Sterns aufgestellt hatte, hielt er eine Ansprache. Aufgabe der Pilger sei es, ins Milieu der umliegenden Dorfarmut einzudringen, um diese durch Aufruf zur sozialistischen Ordnung von der Eigenart des Kolchos zu überzeugen, dies umso mehr, als es um die Zukunft sowieso schlecht bestellt sei. Jelisej trug die längste Fahne, er ließ die Aktivistenansprache ergeben über sich ergehen, und als sie zu Ende war, setzte er sich, in seinen Gewohnheitstrott verfallend, in Bewegung, ohne zu wissen, wann er wieder anzuhalten hätte. An diesem Morgen herrschte nasskaltes Wetter. Von den fernen Ödlandflächen kam ein eisiger Wind herüber. Dieser Umstand entging dem Aktivisten keineswegs. »Sabotage«, sagte er, enttäuscht von diesem kühlen Naturwind. Die armen und die mittelarmen Pilger traten ihre Wanderung an und lösten sich schon bald in fernen, beziehungslosen Räumen auf. Tschiklin sah der Barfüßlerkollektivierung nach, im Unklaren darüber, was er des Weiteren zu mutmaßen habe, und Wostschew schwieg geistesabwesend. Aus einer enormen Wolke, die über baumlosem Ackerland Halt machte, schoss eine Regenwand hernieder und ließ die Pilger im feuchten Milieu verschwinden. »Wo wollen die bloß hin?« sagte ein Kulakenliebediener, den man seiner schädlichen Ausstrahlung wegen auf dem Orkhof von der Bevölkerung isoliert hatte. Vom Aktivisten war ihm untersagt worden, die Zaunesgrenze zu überschreiten, und so stand der liebe Diener jetzt am Zaun und betrieb über ihn hinweg Hetzpropaganda. »Bei uns hat ein Paar Schuhe 10 Jahre lang gehalten, aber wo wollen die da hin?« »Verpass ihm eins«, sagte Tschiklin zu Wostschew. Wostschew ging auf den Liebediener zu und versetzte ihm einen Schlag ins Gesicht. Der Liebediener muckste sich nicht mehr. Wostschew, der wieder einmal mit den Rätseln des Lebens rang, wandte sich an Tschiklin. »Sieh nur, Tschiklin, wie der Kolchos auf Erden wandelt, traurig und ohne Schuhe. Weil sie keine Schuhe haben, deshalb wandeln sie ja gerade. Und worüber sollen sie sich freuen? Der Kolchos ist doch eine alltägliche Sache. Als Christus auf Erden wandelte, war er sicher auch traurig. Und bestimmt war die Natur auch da so gemein und ließ es regnen.« »Dein Verstand ist auch verarmt«, antwortete Tschiklin. »Christus wanderte allein umher, sinn- und zwecklos. Hier aber sind Massen in Bewegung geraten, scharenweise um der nackten Existenz willen.« Der Aktivist befand sich ebenfalls noch auf dem Orkhof. Die vorige Nacht hatte nichts erbracht, keine einzige Direktive war von oben herab auf den Kolchos geflattert, und so musste er notgedrungen den Gedanken im eigenen Kopfe freien Lauf lassen. Doch sie brachten Unterlassungsängste mit sich. Braute sich nicht doch Wohlstand auf den Einzelgehöften zusammen? War ihm in dieser Beziehung etwas entgangen? Andererseits war nichts gefährlicher als Übereifer. Deshalb hatte er nur den Pferdebestand vergesellschaftet und grämte sich nun über die vereinsamten Kühe, Schafe, Hühner. Denn in der Hand des spontanen Einzelbauern konnte schließlich auch der Ziegenbock zum Hebel des Kapitalismus werden. Die Gewalt seiner Initiative zügelnd, stand der Aktivist reglos in der um sich greifenden Stille des Kolchos und vergeblich versuchten die Hilfsgenossen von seinen schweigenden Lippen abzulesen, wohin sie sich zu wenden hätten. Tschiklin und Woschew verließen den Orkhof, um totes Inventar aufzutreiben und auf Verwendbarkeit zu prüfen. Als sie ein Stück gegangen waren, blieben sie stehen, denn auf der anderen Seite der Dorfstraße öffnete sich ohne menschliches Zutun ein Hoftor und Pferde traten daraus hervor, ruhig und gemessen. Sie marschierten in geschlossener Formation und im Gleichschritt, ohne den Kopf der sich am Boden anbietenden Nahrung zuzuwenden, die Straße entlang und hinab in die Schlucht, wo sich ihre Schwemme befand. Bei den ersten Gehöften zerstreuten sie sich. Das eine Pferd machte vor einem Strohdach Halt und begann, Halme herauszuzupfen. Ein anderes nahm die auf der Straße liegenden spärlichen Heubüschel mit dem Maule auf, und einige gingen mit finsterer Entschlossenheit auf die Höfe, entnahmen der heimatlich vertrauten Städte ein Bund Heu und brachten es nach draußen. So beschaffte jedes der Tiere seinen Möglichkeiten entsprechend eine Nahrungsportion und trug sie zu jenem Tor, aus dem sie alle gekommen waren. Diejenigen, die als erste vor dem Gemeinschaftstor anlangten, blieben stehen, um auf die restlichen Pferdemassen zu warten, und erst als sich alle versammelt hatten, stieß das vorderste Pferd mit seinem Kopf das Tor sperrangelweit auf und die gesamte Rossformation zog, das Futter im Maul, in das Gehöft ein. Dort öffneten die Pferde ihre Mäuler, sodass die Nahrung in der Mitte zuhauf fiel, und nun stellte sich das vergesellschaftete Zugvieh im Kreise auf und begann ohne Hast zu fressen. Dank straffer Durchorganisiertheit hatten sie sich mit der fehlenden Obhut des Menschen abgefunden. Mit Schrecken sah Woschew durch einen Torspalt den Tieren zu. Ihn verwunderte, mit welcher inneren Gelassenheit das Pferdevieh kaute. Offenbar waren alle Pferde zielbewusst zur Überzeugung gelangt, dass dem Leben ein Kolchossin zugrunde lag, während er, Woschew, in Einsamkeit dahin lebte und schlimmer dran war als ein Pferd. Ein Stück weiter befand sich eine Elendskarte, die ohne Garten, Scheune, Zaun auf nacktem Erdengrund stand. Tschiklin und Woschew gingen hinein und fanden den Bauern auf einer Bank liegend, mit dem Gesicht nach unten. Seine Frau fegte den Fußboden, und als sie der Besucher inne wurde, wischte sie sich die Nase mit dem Tuchzipfel, womit sie automatisch einen Tränenerguss auslöste. »Was hast du?« fragte Tschiklin. »Ihr guten Leute«, brachte die Frau nur hervor und heulte noch herzhafter. »Schluss mit dem Geplärre, sag uns, was los ist«, herrschte sie Tschiklin an. »Der Mann liegt, wer weiß, wie viele Tage bloß noch so da, mit der Nase nach unten. Alte«, sagte zu mir, »stopf mir die Eingeweide mit Essen voll. Ich bin inwendig ganz hohl. Die Seele ist raus aus dem Leib. Ich habe Angst, ich fliege weg. Pack mir was Schweres aufs Hemd. Jeden Abend muss ich ihm den Samowar an den Bauch binden. Wann kommt denn bloß mal irgendwas?« Tschiklin ging zu dem Bauern und drehte ihn auf den Rücken. Er war in der Tat federleicht und dürr. Und sein bleicher, versteinerter Blick war ohne Spur von Furcht. Tschiklin beugte sich tief zu ihm hinab. »Was ist? Atmest du noch?« »Wenn ich gerade mal dran denke, dann mache ich einen Zug«, antwortete der Mensch mit schwacher Stimme. »Und wenn du es vergisst?« »Dann sterbe ich eben.« »Vielleicht ist es, weil du den Sinn des Lebens vermisst. Hab noch ein klein bisschen Geduld damit«, sagte Woschew. Die Frau beobachtete die Fremden verstohlen, aber dennoch scharf, und von dem beizenden Blick versiegten die Tränen in ihren Augen, ohne dass sie dessen gewahr wurde. »Er hat es gerochen, Genossen. Haargenau hat es seine Seele kommen sehen. Und wie sie das Pferd weggeholt haben für die Organisation, da hat er sich hingelegt, und aus war es mit ihm. Ich weine mich doch wenigstens aus, aber er kann es nicht.« »Er sollte lieber weinen, das lindert«, riet Woschew. »Das sag ich ja auch. Darf man denn einfach so stumm daliegen? Da kriegt doch die Obrigkeit einen Schreck. Euch kann ich ja die Wahrheit sagen, ihr seid anständige Menschen, also ich... Wenn ich nach draußen gehe, dann heule ich absichtlich Rotz und Wasser. So sieht mich dann der Genosse Aktivist, der hat ja seine Augen überall, sogar die Kienspäne hat er gezählt. Und wenn er mich so sieht, dann kommandiert er, weine nur, Frau, weine so toll du kannst. Die Sonne des neuen Lebens ist aufgegangen und ihre Strahlen blenden eure bewusstseinsdunklen Augen. Er bleibt ganz freundlich, wenn er das sagt. Und ich merke, er wird mir nichts aufbrummen. Und darum heule ich nach Herzenslust weiter. Dein Mann hat also erst seit kurzem keinen Lebenseifer mehr, wandte sich Woschew an die Frau. Ja, seit er mich nicht mehr wie seine Frau behandelt, von da an. Seine Seele ist ein Pferd, sagte Tschiklin. Jetzt kann er meinetwegen ein Weilchen hohl bleiben, und der Wind soll ihn durchblasen. Die Frau machte den Mund auf, kam aber nicht dazu, etwas zu erwidern, denn Woschew und Tschiklin waren schon zur Tür hinaus. Das nächste Haus stand auf einem großen, umzäunten Gehöft. Drinnen in der Stube lag der Bauer in einem leeren Sarg und machte beim leisesten Geräusch die Augen zu, wie einer, der bereits hinüber ist. Zu Häupten des Halbverblichenen brannte seit Wochen das Öllämpchen und von Zeit zu Zeit goss der Eingesargte eigenhändig Öl aus der Flasche nach. Woschew legte seine Hand auf die Stirn des Leichnams und spürte, dieser Mensch war noch warm. Der Bauer, dessen inne werdend, hörte augenblicklich auf zu atmen, um äußerlich stärker zu erkalten. Er presste die Zähne zusammen und ließ keine Luft mehr in die Körpertiefen. »Jetzt fühlt er sich schon kälter an«, sagte Woschew. Unter Aufbietung all seiner dunklen Kraft wollte der Bauer dem pulsierenden Leben in seinem Innern Stillstand gebieten. Doch das Leben, jahrzehntelang in Schwung gehalten, konnte nicht zum Ende finden. »Was für eine Kraft du hast und wie du an mir hängst«, dachte der Hingestreckte unwillkürlich, »trotzdem mache ich dir den Garaus. Gib schon selber auf.« »Ich glaube, jetzt fühlt er sich wieder wärmer an«, stellte Woschew nach einer Weile fest. »Hat wohl noch zu wenig Angst, dieses kulackenhörige Element«, sagte Tschiklin. Das Herz des Bauern strebte von sich aus der Seele entgegen, verfing sich jedoch in kehliger Enge und krampfte sich dort zusammen, um die todbringende Lebenshitze durch die Haut zu entlassen. Der Bauer zuckte mit den Beinen, damit das Herz wieder ansprenge, aber es lag, da es keine Luft mehr bekam, schon im Todeskampf, außerstande weiterzuarbeiten. Der Bauer riss den Mund auf und schrie in Todesqual, denn es dauerte ihn, seine heilen Knochen der Staubwerdung zu überantworten, die blutdurchströmten Körperkräfte der Verwesung, die Augen der Verdunkelung des hellichten Tages und den Hof der ewigen Verweisung. »Tote machen nicht solchen Krach«, sagte Woschew zu den Bauern. »Ich will es auch nicht wieder tun«, stimmt ihm der Liegende zu und rührte sich nicht mehr, glücklich, sich der Obrigkeit gefällig zu erweisen. »Jetzt wird er kalt«, sagte Woschew. »Mach das Lämpchen aus«, sagte Tschiklin. »Er lässt das Licht brennen und dabei kneift er die Augen zu. Kein Sinn für revolutionäre Sparsamkeit.« Wieder an der frischen Luft trafen Tschiklin und Woschew den Aktivisten. Er war auf dem Weg zum Lesehaus in Sachen Kulturrevolution. Anschließend musste er noch diejenigen Mittelbauern aufsuchen, die noch immer dem Kolchos fernblieben, um auch sie von der Unvernunft des abgekapselten Einzelhofkapitalismus zu überzeugen. Im Lesehaus hatten sich dank rechtzeitiger organisatorischer Maßnahmen die Kolchos-Frauen und Mädchen eingefunden und warteten stehend. »Guten Tag, Genosse Aktiv«, sagten sie im Chor. »Gruß den Kadern«, antwortete der Aktivist. Nachdem er eine Weile in stummer Nachdenklichkeit dagestanden hatte, sagte er, »Und jetzt wollen wir den Buchstaben A wiederholen. Hört auf meine Anweisungen und schreibt.« Die Frauen hockten sich auf den Fußboden, stand doch die Lesestube völlig leer, und begannen mit Brocken von Mauerputz auf Brettern zu schreiben. Auch Tschiklin und Woschew ließen sich nieder, um ihre Kenntnisse des Alphabets aufzufrischen. »Welche Wörter fangen mit A an?«, fragte der Aktivist. Eines der Mädchen richtete sich glücksstrahlend auf und antwortete mit der Fixigkeit ihres jugendlich hellen Verstandes, Avantgarde, aktiv, Anarchist, Agent, Altstoffe, Antifaschist. Alle mit dem harten Zeichen, bloß die Altstoffe kriegen keins. Richtig, Makarowna, äußerte sich der Aktivist anerkennend. Schreibt diese Wörter systematisch auf. Die Frauen und Mädchen legten sich auf dem Fußboden lang und malten mit verbissenem Eifer, dass die Putzbrocken nur so quietschten. Der Aktivist sah indessen geistesabwesend aus dem Fenster, über irgendeinen weiteren Weg nachsinnend oder sich auch nur dem schmerzlichen Gefühl einsamer Bewusstseinshöhe hingebend. »Wozu müssen Sie das harte Zeichen schreiben?« fragte Wostschew. Der Aktivist wandte sich um. »Weil aus diesen Wörtern die Parteilinie und die Losungen zusammengesetzt werden und weil uns das harte Zeichen wertvoller ist als das weiche Zeichen sollte abgeschafft werden, das harte aber macht die Formulierungen exakt und unnachgiebig. Haben alle das kapiert?« »Ja«, sagten alle. »Und jetzt schreiben wir Begriffe mit B. Sag sie her, Makarowna.« Makarowna richtete sich abermals auf und voll Vertrauen in die Wissenschaft hob sie an. »Bolschewik, Burschni, Berg, Bevollmächtigter, der Kolchos ist das Beste für die Besitzlosen, bravo, bravo, Leninisten. Ein hartes Zeichen kriegt der Bolschewik und auch am Ende vom Kolchos ist eins, sonst überall weiches.« »Den Bürokratismus hast du vergessen«, stellte der Aktivist richtig. »Na, schreibt schon. Und du, Makarowna, lauf schnell mal rüber zur Kirche, rauch mir die Pfeife an.« »Lass mich gehen«, sagte Tschiklin, »halte nicht das Volk vom Wissen ab.« Der Aktivist stopfte die Pfeife mit Klettenblättern und Tschiklin ging sie anzünden. Die Kirche stand am Ende des Dorfes, dahinter nahmen die herbstliche Einöde und das ewige Versöhnlertum der Natur ihren Anfang. Tschiklin betrachtete diese armselige Stille, die fröstelnden Weidenschößlinge auf fernem, lehmigen Feld, hatte aber einstweilen nichts dagegen zu setzen. Vor der Kirche wuchs verwilderter Rasen, ohne Pfad oder sonstige Spuren menschlicher Bahnsuche. Es musste lange her sein, dass jemand in diesem Gotteshaus gebetet hatte. In der Kirche brannten zahllose Kerzen. Das Licht des stummen, traurigen Wachses erhellte das ganze Kircheninnere bis in die hintersten Winkel der Kuppel, und die makellosen Antlitze der Heiligen starrten gleichmütig in die tote Luft, wie die Bewohner einer friedhaft jenseitigen Welt, doch das Gotteshaus war leer. Tschiklin rauchte die Pfeife an der erstbesten Kerze an, und da sah er, dass auf dem Ambo jemand rauchte. Tatsächlich, auf den Stufen zum Ambo saß ein Mann und rauchte. Tschiklin ging auf ihn zu. »Der Genosse Aktivist hat sie hergeschickt«, fragte der Mann. »Was geht dich das an?« »Ich kenne doch seine Pfeife.« »Und wer bist du?« »Ich war Pope, aber jetzt habe ich mich von meiner Seele losgesagt und mir eine Foxtrott-Frisur zugelegt, sehen Sie?« Der Pope nahm die Mütze ab und wies auf sein Haar, das einen Jungmädchenschnitt hatte. »Nicht übel, was?« »Trotzdem trauen Sie mir nicht. Sie sagen, insgeheim bin ich noch gläubig und für die Dorfarmut schädlich wie die Pest. Ich muss mich eben eine Zeit lang bewähren, damit ich in den Atheismuszirkel aufgenommen werde.« »Wie willst denn du dich bewähren, Dreckskerl?« Der Pope barg die Demütigung in seinem Herzen und gab munter Antwort. »Na, ich verkaufe Kerzen ans Volk. Du siehst ja, im ganzen Saal brennen welche. Den Erlös tue ich in eine Büchse und gebe ihn dem Aktivisten für einen Traktor.« »Du denkst wohl, du kannst mich für dumm verkaufen. Wo ist denn hier das fromme Volk?« »Das Volk hat hier nichts zu suchen«, teilte der Pope mit. »Das Volk kauft bloß die Kerzen und lässt sie, anstelle eines Gebetes einsam und verlassen, für Gott hinstellen. Dann macht das Volk, dass es schnell wieder wegkommt.« Tschiklin rang wütend nach Luft, fragte aber weiter. »Und warum bekreuzigt sich hier keiner, du Strolch?« Der Pope erhob sich ehrfurchtsvoll vor Tschiklin, bereit, genauestens Auskunft zu erteilen. »Das ist nicht gestattet, Genosse. Wer sich bekreuzigt, den notiere ich im Totengedenkregister in kirchenslawischer Kurrentschrift.« »Schneller, weiter, weiter«, befahl Tschiklin. »Ich werde mein Wort nicht brechen, Genosse Brigadechef, nur mit dem Tempo habe es bei mir, aber bitte dulden Sie mich. Übrigens, Dieses Verzeichnis mit den Namen derer, die das Dreifingerkreuz schlagen oder das Knie vom himmlischen Vater beugen oder den kulakenhörigen Heiligen auf andere Weise Reverenz erweisen, dieses Verzeichnis überreiche ich jedes Mal um Mitternacht dem Genossenaktivist höchstpersönlich. »Komm mal dicht zu mir ran«, sagte Tschiklin. Der Pope kam gehorsam die Stufen des Ambo herunter. »Kneif die Augen zu, du Abschaum!« Der Pope schloss die Augen und verlieh seinem Gesicht den Ausdruck honigsüßen Entgegenkommens. Tschiklin verpasste, ohne deswegen seinen Körper aus der Ruhelage zu bringen, dem Popen einen bewusstseinsstarken Kinnhaken. Der Pope riss die Augen auf und kniff sie wieder zusammen, verzichtete jedoch darauf, umzukippen, da dies möglicherweise bei Tschiklin einen aufsässigen Eindruck hinterlassen hätte. »Hängst du am Leben?« fragte Tschiklin. »Ich habe nichts mehr vom Leben«, antwortete der Pope folgerichtig. »Ich habe kein Empfinden mehr für die Herrlichkeit der Schöpfung. Ich habe Gott verloren und Gott hat den Menschen verloren.« Nach diesen Worten betete der Pope zu seinem Schutzengel, wobei er sich so tief verneigte, dass die Foxtrott-Frisur den Boden berührte. Vom Dorf kam ein langgezogener Pfiff herüber, anschließend wieherten die Pferde. Der Pope ließ die betenden Hände sinken und begriff sogleich: »Die Gründungsversammlung«, sagte er ehrfurchtsvoll. Tschiklin ging nach draußen. Durch das Unkraut eilte eine Bauersfrau auf die Kirche zu, die niedergetretene Melde hinter sich mit den Händen wieder aufrichtend. Als sie Tschiklin erblickte, blieb sie wie angewurzelt stehen, und vor Schreck reichte sie ihm das 5-Kopekenstück für die Kerze. Der Organisationshof war eine einzige, dicht gedrängte Menschenmenge. Anwesend waren die organisierten Mitglieder sowie die noch nicht organisierten Einzelbauern, die von schwachem Bewusstsein waren oder ihr Los als Liebediener der Kulaken weiterfristen wollten. Auf der hohen Vortreppe stand der Aktivist und verfolgte in stummer Wehmut das Gewimmel der Lebensmasse auf der feuchten, abendlichen Erde. Unaussprechlich war seine Liebe zu diesen Elenden, die nur trockenes Brot aßen, aber vorschriftsmäßig einer unsichtbaren Zukunft entgegenstürmten, da sie wussten, für sie hielt diese Erde doch nur Unheil und Leere bereit. Er pflegte den Kindern der Besitzlosen heimlich Bonbons aus der Stadt zu schenken, und bräche erst der Kommunismus in der Landwirtschaft aus, so würde er Kurs auf Eheschließung nehmen, zumal die Frauen dann ihr Wesen besser offenbaren würden. Jetzt stand so ein Kindlein neben dem Aktivisten und schaute ihn unverwandt an. »Was stierst du so?« fragte der Aktivist. »Da hast du ein Bonbon.« Der Junge nahm das Bonbon, doch nicht nach Nahrung allein verlangte es ihn, denn er fragte: »Onkel, du bist doch hier der Schlauste. Wieso hast du dann keine Mütze?« Statt zu antworten, strich der Aktivist dem Jungen übers Haar. Das Kind zerknackte das steinern, undurchsichtige Bonbon mit den Zähnen und betrachtete es enttäuscht. Das Bonbon glänzte wie zersplittertes Eis, war aber innen genauso hart wie außen. Der Junge gab dem Aktivisten eine Bonbonhälfte zurück. »Iss selber, da ist ja gar keine Marmelade drin, das ist durchgängig wie deine Kollektivierung, sowas schmeckt doch nicht.« Der Aktivist lächelte verständnisvoll und weise. Er wusste ja, der einst, in der Reife seiner Jahre, würde dieses Kind seiner gedenken, im strahlenden Licht des Sozialismus, den die konzentrierte Kraft des Aktivs in flechtumzäunten Dorfkarten erkämpft hatte. Wostschew und noch 3 Überzeugte schleppten Balken herbei und stapelten sie vor dem Tor des Orkhofes. Den Auftrag dazu hatte ihnen zuvor der Aktivist erteilt. Tschiklin schloss sich den Werktätigen an, er holte einen Balken aus der Schlucht und trug ihn zum Orkhof, denn er dachte sich, je mehr Nützliches in den Gemeinschaftskessel käme, desto weniger trostlos wäre es ringsum. »Also, was ist?« sprach der Aktivist mitten hinein in die vor ihm befindliche Volkssubstanz. »Wollt ihr schon wieder Kapitalismus säen, oder seid ihr inzwischen zur Vernunft gekommen?« Die bereits Organisierten setzten sich auf den Erdboden, rauchten mit einem Gefühl der Genugtuung